Zum neuen Jahr 2017 richtete der Präsident der Arabischen Republik Ägypten, Abdel Fattah al-Sisi, am 29. Dezember 2016 ein Glückwunsch-Telegramm an Marschall Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee. Der ägyptische Präsident wünschte dem Genossen Kim Jong-un Gesundheit und Glück und dem freundschaftlichen koreanischen Volk größeren Fortschritt und Gedeihen. Zum neuen Jahr hoffte er auf Sicherheit und Gedeihen der TVRK und aller Länder der Welt und bezeigte Kim Jong-un Hochachtung.